Sie werden zu ihren Häuten sagen, warum habt ihr gegen uns Zeugnis abgelegt? Sie sagen, Allah, der alles reden lässt, hat uns reden lassen. Er ist es, der euch das erste Mal erschaffen hat, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht.